Transparenz für die Ohren. Herzlich alle zur heutigen Sitzung des Team Polgef. Ich sehe bereits, die Aufnahme läuft, damit ist das soweit erledigt. Und gucken wir doch direkt ins Organisatorische. Gibt es Organisatorisches? Scheinbar nicht. Okay. Alles klar. Dann kommen wir weiter zu... Wozu gucken wir weiter? Mein Pad hat sich aufgehängt. Jetzt geht's wieder. Ja, auf die Projekte. Entschuldigt bitte. Genau. Wir haben was zum Thema Themenwochen. Entweder Olaf oder aber wir schieben es nach hinten, je nachdem, wie du möchtest. Nee, ich kann das auch in Absprache mit Michael, wir hatten ja gestern Sitzung, hier vortragen. Wir sind derzeit bei der Überarbeitung der Logfile-Rohtexte. Das zieht sich noch ein bisschen hin, wegen diverser Parteiverpflichtungen, verschiedener Piraten und Veranstaltungen. Und dann haben wir auch noch die Sommerferien vor uns. Also es wird... Fragen, Anmerkungen, sonstiges? Okay, nochmal von mir die Frage, ich komme bei euch auch wirklich qualitativ und so in Ordnung an, weil mir fliegt hier permanent das Pad um die Ohren, ich habe keine Ahnung, ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass ihr mich verstehen könnt. Mach einfach weiter, wir sagen schon, wenn was nicht passt. Alles klar, gut, dann geht es weiter. Wir sind bei den Freiheitsservern. Ja, ich habe es befürchtet, ich bin wieder nicht schnell genug, ich wühle jetzt gerade. Ganz aktuell, es gibt eventuell später von Paki, der kommt nochmal vorbei. Und ich suche jetzt endlich den Copy-Paste-Text raus. Okay, gut, dann schieben wir das nochmal kurz nach hinten und gucken wir das mal weiter zum Punkt Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Ist da jemand da? Scheint erstmal nicht so zu sein. Berlin jemand da? Scheint auch nicht so zu sein. Niedersachsen ist jemand da? Jo, jemand da? Ich höre euch ganz schlecht. Ich habe wieder meine scheiß Leitung heute. Wahlkampf weiter unten. Ich bin zu nichts gekommen, weil ich gerade wiedergekommen bin. Bei uns nichts weiter los eigentlich. Hat sich nicht viel verändert. Ich war letzte Woche in Italien. Ja, alles Weitere bei Niedersachsen. Ne? Ist klar, danke dir. Dann spare ich mir das mit den Fragen auch bis Niedersachsen und wir gucken zur Projektgruppe Wahlkampfanalyse. Ich habe doch vor den KS hier schon rumsitzen sehen. Ist der schon wieder mit BSG-Dingen beschäftigt oder was hält der? Okay. Gut, scheinbar nicht. Dann kommen wir zum ersten Folgebericht und das ist der Bund. Astrid. Ja, ich habe Marina Kassel-Orga gemacht, die Einladung zweimal rausgeschickt. Jetzt kommen auch schön langsam Anmeldungen rein. Ich wäre ja extrem glücklich, wenn sich alle, die vorhaben zu kommen, dann auch anmelden würden. Und ich habe jetzt ja die Einladungen an die jeweiligen Vorstände geschickt, also an die Vorstandsmailadressen. Da wäre es dann vielleicht auch ganz gut, wenn der restliche Vorstand dann von denjenigen, bei denen das aufschlägt, auch informiert würde. So, das ist dieser Teil der Tragödie. Der nächste Teil der Tragödie ist, dass ich jetzt gestern und heute in Düsseldorf war. Bei unserer Piratenfraktion in NRW im Landtag, was eine ziemlich interessante Geschichte war. Ich habe so ein bisschen mit reingucken können, wie da so gearbeitet wird, was die Arbeitskreise machen. Und das fand ich ausgesprochen interessant. Ja, ansonsten... sollte man da durchaus mal hin und wieder ein bisschen Unterstützung leisten, wenn von unseren Fraktionen Tweets kommen, dass man wirklich darauf achtet, dass man die auch retweetet zum Beispiel, dass man auch auf Facebook drauf achtet, dass das einfach in den sozialen Netzwerken wesentlich mehr wahrgenommen wird. Denn Wahrnehmung ist in der Tat ein Problem. Die arbeiten nämlich alle doch ganz schön und recht intensiv. Und es ist sehr, sehr schade, wenn das einfach so unterm Radar bleibt und alle denken, die tun ja nichts, die tun sehr wohl was. Ich fand das jetzt sehr schön. Und ich meine, ich denke doch, dass wir bei allem, was da so an Diskussionen und vielleicht auch hier und da mal der ein oder anderen Querele ist, durchaus sagen können, dass unsere Fraktionen schon ein Erfolg sind und dass wir eigentlich auch als Partei damit angeben dürfen. Ja, das war dann so jetzt meine letzte Woche. Wenn es Fragen gibt, gern. Gibt es Fragen? Scheint erstmal nicht so zu sein, dann gucken wir weiter. Baden-Württemberg, ist da jemand da? Scheinbar niemand. Gut, dann geht's direkt einmal weiter mit Bayern. Olaf. Ja, schreibt ansonsten noch irgendjemand Protokoll? Michael und? Nur wenn mir aufgefallen ist, dass Wahlkampf Niedersachsen war ja vorhin, da steht jetzt nichts drin. Ich schreibe meins dann schon rein und dass wir darauf achten, dass wir mitschreiben. Bei mir fadet halt die ganze Protokoll rein und raus. Bei mir steht auch offiziell niemand gerade als im Pad befindlich drin. Deswegen sehe ich das leider nicht. Superbe. Ja, ich fühle mich allein, aber das liegt nicht an euch, paradoxerweise. Nun gut, dann aber jetzt Olaf. Ich kann leider nicht mehr machen, als die Points heute aufrufen. Ich habe schon mehrfach reloaded, weiß nicht, was das ist. Okay, dann starte ich mal durch. Wir sind vom Landesverband Landesvorstand Bayern gerade mit der Vorbereitung vieler kleiner wichtiger Sachen beschäftigt, unter anderem Marina Kassel, dann Bundesparteitag, Landesparteitag Bayern, der ja auch bevorsteht mit der Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl 2017. Und in diesen Tagen sind auch ein paar Landesvorstandsmitglieder im Urlaub. Unsere Themenwochenvorbereitung läuft, wie ihr gerade schon gehört habt. Dann unsere Kampagne Wie digital ist deine Gemeinde ebenfalls. Ansonsten haben wir Arbeitssitzungen und Mammelsitzungen zuhauf zuletzt gehabt. Ein kleines Highlight, was sich heute auch ergeben hat. Am 15.06. wird unsere 1V-Niki bei Radio LoRa sein. Das ist ein Livestream, da könnt ihr über lora924.de das Ganze mitverfolgen. Zum Thema Verhältnis Staat-Kirche, das ist ja eins ihrer Steckenpferde. Danke, wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Stell die Fragen. Wann ist der Landesparteitag und die AV? November, Anfang. Alles klar, danke. Weitere Fragen? Scheint denn nicht so zu sein. Dann weiter geht's zu Berlin. Auch niemand da. Okay, gut. Brandenburg. Auch niemand da. Dann Bremen. Guten Abend. Ups, Sekunde. So, guten Abend. Ich werde gleich alles nachtragen, was ich jetzt erzählen werde. Es wird nicht allzu viel sein. Ich glaube, meine Entschuldigung für letzte Woche ist angekommen, da ich nicht konnte. Bremen tut Dinge. Von den Bremer Kollegen selber habe ich so nichts gehört seit der letzten Sitzung. Wir unterstützen vor allem jetzt eben die naheliegenden niedersächsischen Gemeinden, die uns nahestehen im Wahlkampf im Laufenden. So viel gibt es da zu sagen. Ansonsten ist Bremen momentan politisch einiges im Argen, wie ich schon geschrieben habe. Ich habe heute eben erfahren bei der Landesbank, dass es dort einiges jetzt passiert. Der Sozialbetrug ist immer noch ein Thema, die Wahlneuauszählung. Also momentan würde ich sagen, politisch brennt Bremen gerade. Ich glaube, die sind froh über die Sommerpause. Deswegen, zu Bremen kann ich so nicht weiter viel sagen. Bremerhaven kann ich sagen, hier läuft's. Wir bereiten unsere Wiederholung der KMV nochmal vor. Ja, ansonsten, wir werden als Piraten immer öfter jetzt auch angefragt und werden gelobt für unsere gute Arbeit in Bremerhaven, dass wir weitermachen sollen auf jeden Fall. Thema war hier auch auf der letzten Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag letzte Woche eben die Einführung einer Sperrklausel. Es wurde aber Bezug genommen auf Nordrhein-Westfalen. Wir haben nochmal den Hinweis gegeben, dass auch Nordrhein-Westfalen klagen wird. Und das hat sich eben gezeigt, dass es nicht um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments geht, jedenfalls der SPD, und der CDU auch nicht, sondern es geht der SPD vor allem darum, diese unbequemen Fragensteller von den kleinen Oppositionen loszuwerden. Weil wir eben Fragen stellen oder Themen ansprechen, wo die etablierten Parteien sich eigentlich einig sind, das halten wir unterm Deckel, so dieses Quid pro quo. Und in dieses Schema passen wir halt nicht rein, deswegen will man uns wieder loswerden über eine Sperrklausel. Wir schauen also gebannt nach Nordrhein-Westfalen, wie dort die Klage verlaufen wird. Ich baue momentan nur noch darauf, dass Bremen schon signalisiert hatte, sie werden einer Sperrklausel nicht zustimmen. Wir werden sehen, ob die Grünen in Bremen nicht doch umfallen werden. Wird sich zeigen. Ansonsten schauen wir gespannt, was da kommen wird. Dann hat mich die Nordsee-Zeitung angesprochen, weil ich die Nordsee-Zeitung in einer der letzten Ausschusssitzungen gedisst habe. Man hat mir dann einen verbalen Tiefschlag gegen die lokale Zeitung vorgeworfen. Da habe ich gesagt, ja, war es auch. Daraufhin hat der eine Redakteur mich angerufen ein paar Mal und hat mich dann im Rahmen der letzten Sitzung angesprochen, ob ich ein Problem mit der Zeitung hätte. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe ein Problem. Die Zeitung hat die AfD reingeschrieben und uns totgeschwiegen. Und das ist mein Problem. Jetzt bin ich gespannt, was die Zeitung daraus macht, aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen und jetzt wird sich zeigen, wie die lokale Zeitung damit umgehen wird. Also wird uns das Thema weiterbleiben, was Astrid vorhin auch schon angesprochen hatte, die öffentliche Wahrnehmung und das vor allem außerhalb unserer Filterbubble. Das heißt, es ist schön, wenn wir unter uns eben die Sachen die tweeten und auch eben teilen, aber wir müssen eben auch gerade außerhalb unserer Filterblase wahrgenommen werden von den anderen Menschen. Das wird weiterhin unser Ziel bleiben in Bremen und Bremerhaven. Soweit dazu. So, danke dir sehr. Gibt es dazu Fragen? Scheint nicht so zu sein. Dann gucken wir nach Hamburg. Da jemand da? Scheint nicht so zu sein. Dann Hessen. Ja, bei uns läuft politisch derzeit nur Trollbeschäftigung. Ein paar Sachen, also ein paar Demos werden organisiert gegen TTIP für die nächsten Wochen, ein paar CSD-Sachen. Ansonsten läuft das normale Tagesgeschäft. Wir haben immer noch, wie gesagt, dieses Problem mit dieser Sache, die uns seit 2014 anhängig ist, mit dem, ob wir ein VMB machen dürfen oder nicht. Das ist ja jetzt vom Landesschiedsgericht Bayern entschieden worden und da gibt es halt noch Trollerei auf höchster Ebene. Damit beschäftigen wir uns gerade. Ansonsten haben sich einige schon wahrscheinlich in die Sommerpause auch verabschiedet. Entschuldigung, was wollt ihr machen? Ein VMB? Ja, wir hatten auf dem Landesparteitag 2014 drei VMBs gestellt oder im Vorfeld davon. Dagegen wurde geklagt. Das ist jetzt seit 2 Jahren, läuft das über die verschiedensten Landesschiedsgerichte. Das Bundesschiedsgericht war da schon mit drin. Da ist jetzt eine Entscheidung getroffen und jetzt wird halt in Hessen diskutiert, wie man damit umgeht. Dann haben wir als Vorstand einen Fehler gemacht, haben einen VMB rausgetan vor einer Woche, obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Dann haben wir das VMB zurückgezogen, damit wir nicht wieder den Klägern da die Möglichkeit geben, wieder anzusetzen, um das ganze Verfahren wieder von vorne zu machen. Haben es mit Leimsewell gemacht. Das ist dann ja nicht gut angekommen. Ihr macht eure Arbeit nicht, habt doch Eier in der Hose und. Also wie gesagt, es ist im Endeffekt läuft im Moment nur Trollereien. Das nervt ein bisschen. Also VMB ist zur Nachfrage virtueller Mitgliederbeschluss oder sowas in der Art. Virtuelles Meinungsbild, Entschuldigung, ja. Okay. Eins von den vielen Tools, die wir halt haben. Also wir haben diese Leimsewell-Umfrage, wir haben virtuelles Meinungsbild und weiß ich nicht, wie ihr das in den anderen Dingern nennt. Also ein Tool, um zu gucken, wie ist die Stimmung. Und wir wollten es halt auch teilweise verpflichtend machen, dass wir zwischen den Parteitagen dadurch in Schlüsse fällen. Das ist uns gesagt worden und. Also ich habe keinen Bock darüber zu reden. Das ist nur noch nervig. Alles klar. Dann weiter geht's mit Mecklenburg-Vorpommern. Niemand da? Okay. Dann kommen... Kann mir jemand vielleicht eine Frage beantworten oder einen Link irgendwie in den Chat schicken? Ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern war das, wo dieser Online-Parteitag stattgefunden hat bei einem der Verbände, richtig? In Brandenburg. Ach, es war in Brandenburg, okay. Wisst ihr, welches Tool die benutzt haben, welches Akkreditierungstool? Ich glaube, ich kann dir die Pressemeldung und die Links raussuchen. Aber das findest du bestimmt auch auf der Homepage von den Brandenburgern. Ja, genau, die Pressemeldung habe ich gelesen. Nur die Frage eben nach dem Akkreditierungstool wurde nirgends beantwortet. Ich habe es übersehen. Deswegen. Also ein Link wäre lieb. Dankeschön. Oder bei Bastian fragen. Der kann dir das bestimmt beantworten. Bastian BB hier im Amt. Okay, dankeschön. Okay, gut. Dann als nächstes Niedersachsen. Adam. Adam? Hallo, hört mich einer? Jetzt ja. Okay, dann bin ich jetzt wieder drin. Scheiß Leitung hier. Okay, also bei uns in Niedersachsen war nicht allzu viel los letzte Woche irgendwo. Einige von uns sind nicht da. Ich war auch ein paar Tage in Italien arbeitsbedingt und von daher kann ich nur das berichten, was davor und danach war. Bei uns ist gut was los mit Infoständen auf Märkten. Wir versuchen jetzt die Wochenmärkte hier in der Region Hannover so ein bisschen zu belegen und Ja, ist so ein bisschen mangels Personalmasse sozusagen ein bisschen schwierig, die zu bespielen, die es wirklich bringen. Aber wir tun unser Bestes hier und mehr kann man halt nicht. Ne? Dann hatten wir jetzt am Wochenende ein Straßenfest. Das war auch sehr erfolgreich mit sehr, sehr vielen Leuten und wirklich wieder tollen Reaktionen der Menschen gegen den Garten. So insgesamt, es war also richtig schön, was überhaupt sich durchzieht durch die ganzen letzten Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Wir haben gemerkt, dass die Leute wirklich weiter sind als dieses, ah ja, ich gibt's noch, sondern irgendwie auch sehr positiv, sehr viel Fragen, Programme mitnehmen vor allen Dingen und ähnliches. Also es wäre schon ziemlich spannend irgendwie. Dann gab es gestern das erste Bündnistreffen mit Greenpeace, Gewerkschaften, Parteien und so weiter für die Ora der nächsten bundesweiten Gruppe gegen Zeta und Teput in Hamburg. Die wird in ganz Deutschland stattfinden, in allen Großstädten und zwar zur gleichen Zeit, nicht in allen, den meisten. Diese Veranstaltung findet statt am 17. September, also knapp eine Woche nach unseren Wahlen hier. Da sind wir so ein bisschen am Organisieren und Vernetzen und dadurch auch halt wieder sichtbar werden, einfach in diesem Vernetzen. Das ist eigentlich ganz gut. Ansonsten planen wir einiges an Materialien, Plakaten, Flyer und so weiter. Das ist gerade im Gang bei uns. Am 26. haben wir eine Regionalmitgliederversammlung hier in der Region Hannover. Da wird das Wahlprogramm endlich beschlossen, endgültig. Und geht seinen Gang. Mehr habe ich nicht zu berichten. Und wenn ihr Fragen habt, bitte, bitte. Vielen herzlichen Dank. Noch Fragen? Scheint nicht so zu sein. Dann kommen wir zu Nordrhein-Westfalen. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Unser politischer Geschäftsführer hat sich im Moment ein kleines bisschen zurückgezogen und hat viel Privates am Hals. Und wir hatten gesagt, wir wollen versuchen, dass wenigstens irgendjemand aus Nordrhein-Westfalen hier ist. Und eigentlich wollte der Grampi kommen, aber ich sehe ihn nicht. Insofern sage ich jetzt vielleicht ein paar Worte, wenn euch das recht ist. Sehr gerne. Danke fürs Ersatzmachen. Also erstmal herzlichen Dank für die netten Worte von Esmeralda. Wir hatten ja jetzt 2 Tage gemeinsam das Vergnügen bei uns in der Fraktion. Ich fand das auch sehr nett, dass du da warst. An dieser Stelle halt auch vielleicht an alle anderen die herzliche Einladung, wenn ihr mal Lust habt, Fraktionen, mal eine Plenarsitzung, Ausschusssitzung, Untersuchungsausschüsse, was auch immer mal euch anzuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr kommt und uns mal besucht. Und ich glaube schon, dass das, wie Esmeralda sagte, sicherlich auch ganz wertvolle Erkenntnisse bringen kann. Ja, was ist auf Parteiebene? Auf Parteiebene steht im Moment alles im Zeichen unseres Landesparteitags, der übernächstes Wochenende stattfindet. Wir basteln an unserem Wahlprogramm. Deshalb ist zum Beispiel, sehe ich, der Paki auch irgendwo unterwegs. Also wir bereiten da im Moment eine Menge vor. Wir haben, ich glaube, über 100 Anträge für den Landesparteitag. Morgen und am Freitagabend gibt es dazu Mumble-Sitzungen, wo die Anträge vorbesprochen werden. Und mit diesem Landesparteitag bereiten wir uns halt auf die Landtagswahl im Mai 2017 vor. Dann haben wir im September halt die Aufstellungsversammlung. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die im Moment in der Partei laufen. In der Fraktion, das ist gerade angesprochen worden, war halt die letzte Woche das große Thema, die Sperrklausel, wo wir jetzt geklagt haben. Und das war halt pressetechnisch sicher auch eine gute Sache. Das heißt, wir sind außerhalb der sozialen Medien tatsächlich auch im Print ziemlich gut vertreten gewesen. Aber an dieser Stelle halt auch nochmal das, was Esmeralda gerade gesagt hat, wäre toll, wenn ihr halt Tweets halt auch mit retweeten würdet, auf Facebook so ein bisschen gucken würdet. Ich glaube, das betrifft uns aber alle. Wenn wir alle ein bisschen mehr gucken würden, wie wir die Sachen noch weiter verbreiten, dann wäre das sicherlich eine gute Sache. Jo, das war's. Vielen herzlichen Dank. Gibt es Fragen? Scheint nicht so zu sein. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist Rheinland-Pfalz. Ina Biegel scheint heute nicht hier zu sein. Gut, dann müssen wir wohl noch übel zum nächsten Landesverband. Damit gebe ich an Saarland und an Esru. Ja, guten Abend zusammen. Ich mache mal die Vertretung für Jörg, der sich entschuldigen lässt, weil er heute leider krank ist und zurzeit beim Arzt sitzt. Hat gesagt, er schaut vielleicht noch später rein, wenn er es denn zeitlich schaffen sollte. Gut, von meiner Seite gibt es nicht so viel zu sagen. Ich möchte mal kurz noch berichten, sagen wir mal eher aus der kommunalen Ebene, aber vielleicht für euch ganz interessant. Im Saarland gibt es die vermehrten Tendenzen, halt stationäre Blitze aufzustellen. Und da die Verkehrsüberwachung eine hoheitliche Aufgabe ist, aber die Kommunen das im Saarland nicht immer so als hoheitliche Aufgabe komplett sehen und mit Teilaspekten irgendwelche Firmen beauftragen, hat unser Verwaltungsgericht entschieden, so geht das nicht und die Bescheide sind dann halt nicht so ganz wirksam, weil Aufgaben übertragen wurden, die halt nur von hoheitlicher Stelle ausgeführt werden dürfen. Jetzt gab es eine Anfrage an eine Kommune, in dem Fall meine Heimatkommune Saarlouis, in der uns auch mitgeteilt wurde, dass dort auch Aufgaben übertragen wurden. Vielleicht ist das ganz interessant für euch, auch in euren Landesverbänden, beziehungsweise halt in den auf der kommunalen Ebene in euren Landesverbänden, dass ihr da mal nachfragt, wie wird das denn überhaupt bei euch gehandhabt mit der Auswertung oder der Bearbeitung von Fällen, die durch stationäre Blitze aufgezeichnet und erfasst werden. Da kann es auch sein, dass da einige irgendwie überarbeitet werden müssen. Wenn ihr da nähere Informationen braucht, kann ich später vielleicht noch einen Link reinsetzen. Im Moment vom Handy ist es ein bisschen schwierig. Dann zur Landesebene noch was aus dem Saarland. Also wir sind schwer in der Wahlplanung für die nächste Landtagswahl im Jahr 2017. Dort haben wir jetzt uns einige Kandidaten an professionellen Werbeagenturen ausgesucht, die uns dabei unterstützen sollen. Die haben wir jetzt schon mal angeschrieben, haben denen mitgeteilt, wie wir uns selbst gerne darstellen wollen im weitesten, haben ihnen aber gleichzeitig auch relativ viele Freiheiten gelassen, wie sie das denn ausgestalten. Weil wir das bewusst machen wollen, wir wollen halt auffallen und wir wollen halt nicht unbedingt den klassischen Wahlkampf machen, wie ihn jeder macht, sondern vielleicht auch aus anderen Sektoren, Werbewirtschaft und so weiter profitieren. Vielleicht ist das auch für euch ganz interessant. Und dann wollte ich noch einen kleinen Werbeblock einbauen. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt aus anderen Landesverbänden, jede finanzielle Unterstützung ist natürlich herzlich willkommen, weil wir als sehr kleiner, mitgliederschwacher und finanzschwacher Landesverband auf jegliche finanzielle Unterstützung aus allen möglichen Landesverbänden angewiesen sind im weitesten Sinne. Wir kriegen es auch alleine irgendwie hin, aber noch besser wäre es, wenn noch was von euch zugeschossen würde. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich danke dir sehr. Gibt es Fragen? Ja, ich habe noch mal eine. Ich lerne es nie. Ich habe noch mal kurz eine Frage. Ihr habt wen beauftragt? Professionell, ich will das eben anders formulieren, ich habe es ins Pad eingetragen. Ihr professionell Werbefirmen beauftragt oder was war das? Wir haben noch keinen beauftragt. Wir haben halt quasi erstmal im Rahmen des Vorstands so aufgrund der bereits vorhandenen Wahlanalysen und Zielgruppenanalysen, sagen wir mal, ein Selbstbild gemacht, wie wir uns denn darstellen wollen. Wir haben dann auch gleichzeitig unsere Zielgruppen zusammengeschrieben, also wen wir ansprechen wollen, mehr oder weniger, und haben dann zusammen, beziehungsweise halt auch in meiner Person jetzt als mehr oder weniger im Moment Wahlkampfkoordinator verschiedene Firmen, Schrägstrich, halt das eine ist eine Hochschule, also eher so aus dem Bereich Studenten und Professoren, schon mal so eine Planung für uns aufzustellen und dann werden wir halt Anfang Juli die Entscheidung treffen, wen wir da von diesen Kandidaten beauftragen, der dann für uns auch mit die Kampagne plant und die grafische Ausgestaltung eventuell mitmacht. Wie gesagt haben, wir im Landesverband haben auf jeden Fall keinen, der das machen kann, der also professionell irgendwie Werbe- oder Grafiker ist oder sonst irgendwas in der Richtung und haben gesagt, wir brauchen professionelle Hilfe von außen und die haben wir uns dann halt auf der Ebene gesucht, beziehungsweise werden sie uns noch konkret suchen. Okay, dankeschön. Ich finde es genau richtig und klasse, finde ich gut. Und ich denke, aus den Erfahrungen, das kann man dann sicherlich auch weitergeben. Und wenn ihr da Kontakte braucht oder irgendwelche anderen Informationen, wie das bei uns gelaufen ist, stehen wir immer als Ansprechpartner zur Verfügung. Alles klar, weitere Fragen? Ansonsten nochmal herzlichen Dank. Gut, dann können wir, glaube ich, nach Sachsen weitergehen. Gut, wenn aus Sachsen keiner da ist, dann Sachsen-Anhalt. Wenn die auch nicht können, dann kann vielleicht Schleswig-Holstein. Und wenn die auch nicht können, dann muss wohl oder übel die Thüringer ran. Ja, guten Abend. In Thüringen ist im Moment ein bisschen ruhig. Außer, dass wir jetzt am Samstag Piratengrillen haben in Erfurt im Brüdergarten, wo natürlich auch andere Verbandsmitglieder, Parteimitglieder eingeladen sind. Und ansonsten ist eigentlich nichts weiter los. Gut, danke dir sehr. aber weiter zu den Themenbeauftragten. Urheberrechtliche IP, Bruno. Darf ich mich kurz einschalten? Gerne. Ja, und zwar nochmal die Rückfrage. So generell, ich hatte ja beim letzten Mal schon vorgeschlagen, eine CETA-Aktion, dass die einzelnen Bundestagsabgeordneten abgefragt werden, wie sie denn bei einer Abstimmung im Bundestag über den CETA-Vertrag abstimmen würden. Hätte ich gern nochmal vielleicht eine Rückmeldung, ob das so okay ist. Olaf, wir haben uns ja gestern kurz unterhalten. Wir würden dann entsprechende E-Mail-Text vorbereiten und ein entsprechendes Datenblatt, hatte ich das letzte Mal ja schon gesagt, würde ich auch vorbereiten, dass der Arbeitsaufwand möglichst gering ist. Es wäre aber dann eben auch die Frage an unseren Bundesvorstand. Es wäre ja eine Aktion der Bundespartei aus meiner Sicht. E-Mails sollten auch zentral über einen entsprechenden Account verschickt werden. Arbeitsaufwand für die Versendung der E-Mails würde ich mal schätzen 7 bis 8 Stunden. Das kann aber über 2-3 Wochen ja auch gestreckt werden. Frage eben, wie der Bundesvorstand da grundsätzlich zu so einer Aktion steht. Astrid, bist du mittlerweile wieder da oder noch am Telefon? Ich bin wieder da. Ich hatte so eine implizite Frage an den Bundesvorstand rausgehört, deswegen die Frage. Ja, ich bin nur halb da gewesen, sag nochmal. Naja, wäre ja die Frage, weil diese Aktion, diese CETA-Aktion ja, denke ich, schon eine Aktion der Bundespartei ist, wie der Vorstand da grundsätzlich zu steht, ob ihr das auch gut findet. Könnt ihr vielleicht bei der nächsten Sitzung dann mal besprechen, wenn ihr euch da noch nicht ausgetauscht habt. Wie gesagt, die Grundidee ist einfach, die Abgeordneten zu fragen, wie wollt ihr abstimmen, das dann auch über mehrere Wochen halt zu verfolgen. Da werden ja Rückmeldungen kommen und gegebenenfalls dann auch regelmäßig ein Update zum Beispiel über Pressemitteilungen zu machen, wie sich denn die Bundestagsabgeordneten bisher geäußert haben. Ich finde ja, die Öffentlichkeit und wir ja auch haben ein Anrecht darauf zu erfahren, wie denn unsere Abgeordneten über diesen CETA-Vertrag abstimmen wollen. Ja, klingt gut. Kannst du mir das nochmal als Mail schicken? Oder hier irgendwie ins Pad mit reinschreiben? Das ist gehopst wie gesprungen. Ja, reicht das, was letzte Woche im Pad stand? Da müsste ich jetzt nachgucken, aber im Prinzip reicht genau. Das bestimmt. Dann trage ich es mal rüber, ja. Alles klar, dann können wir, glaube ich, zur Sozialpolitik gehen, wenn dazu keiner mehr was zu sagen hat. Scheint so, ist da jemand da? Im Pad steht was. Gernot hat sich entschuldigen lassen, der ist gerade auf dem BGE-Treffen. Alles klar, gut. Ich versuche das mal vorzulesen. Ich kann das nicht, also wobei es sollte eigentlich gehen, trotz Disconnect. Also, ich breche das mal schnell runter. Mumble-Sitzung der Sozialpiraten war letzten Sonntag. Thema Piratige Sozialpolitik ist mehr als nur BGE. Mit zwei Punkten, die offensichtlich als Ergebnis oder Zwischenergebnis stehen können. Einerseits die Frage, wie stellen wir uns den Sozialstaat der Zukunft vor? Dazu gibt es jetzt einen gewissen Arbeitsstand. Es wird ein Orangebuch Sozialpolitik dazu geben, wozu der nächste Arbeitstreff am 10.07. stattfinden wird. Der zweite Punkt, den man noch rausarbeiten möchte, ist wohl das Thema Rente und Altersarmut. Hierzu dann 3 Schritte. Ein Artikel zur Rentensituation und zum Rentenmodell der Parteien und zur Rentenpolitik im Allgemeinen. Zweitens Erarbeitung des Positionspapiers zu einer zukünftigen Rentenversicherung von Seiten der Piratenpartei und Ausarbeitung eines Flyers zur Renten- und Altersarmut für den Bundestagswahlkampf 17. Dann haben wir noch einen Flaschenpostartikel von letzter Woche zum Thema, zur Volksabstimmung in der Schweiz zum Thema BGE oder Grundeinkommen. Weiß nicht genau, ob das bedingungslos war bei denen. Und dann haben wir noch den Punkt Jobcenter Telefonliste. Dazu wird es in der nächsten Sitzung einen ausführlichen Bericht geben. Das Thema ist noch nicht vom Tisch bei den Sozialpiraten. Und jetzt sehe ich es auch gerade, Gernot hat da reingeschrieben, er ist beim BGE-Treffen in Bonn. Das erledigt die Frage, wo er ist und warum er hier ist. Fragen sind damit jetzt so ein bisschen obsolet und wir können direkt weitergehen zu Energiepolitik. Ich mache das jetzt mal einfach so. Ich überlege auch, ob ich das in den nächsten Wochen zunehmend so mache, dass ich einfach nach Anwesenheit im Mumble-Chat bzw. im Pad gehe und nicht mehr alle Leute durchfrage. Ich habe irgendwie, das ist unangenehmes Schweigen. Kurz gesagt, trotzdem jetzt Energiepolitik. Ja, gut, ich hatte es, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt. Ich bin jetzt am Freitag, Samstag in Hannover als Delegierter des BUND Ostfriesland, als einer von 5 Delegierten. Wir sind als Familie schon Jahrzehnte Mitglied des BUND. Und im Vorfeld habe ich ein bisschen mitgearbeitet an einem Positionspapier, das nennen sie Windkraftthesen. Geplant ist, weil Ostfriesland ja die Region ist, wo am meisten los ist in dieser Fragestellung. Das habe ich ja immer mal wieder zwischendurch erwähnt. Weil hier am meisten los ist, dass der BUND, eigentlich der Bundesverband, auch eine Position zu Windkraft aufbaut. Und da will Ostfriesland auch entsprechende Vorschlag machen. Ich habe da ein bisschen mitgearbeitet, nicht grundsätzlich, weil die Ansätze, glaube ich, sind schon ganz vernünftig. Ich habe ein paar technische Hinweise noch gegeben und so weiter und bin gespannt, die Leute dann hier auf Landesebene zumindest mal kennenzulernen. Ich vermute, dass auch Vertreter vom Bundesverband dann in Hannover sind. Mal schauen, das ist also ein weiterer Schritt in Richtung Vernetzung. Da wäre dann auch an Adam kurz die Frage, Christine Weber, ist das dein Kontakt zum BUND bisher? Adam? Jo, hör dich. Seid zwar immer mal zwischendurch weg, aber ich höre euch. Der Michael hat eine Frage an dich. Ja, nochmal die Frage, die Christiane Weber. Ist das dein Kontakt zum BUND bisher? Nein, das ist die Sibylle, die Leiterin des BUND hier in Hannover. Wie heißt sie mit Nachnamen? Oh Gott, jetzt hast du mich. Ja, okay, gut. Ich bin Freitagabend an der Landesgeschäftsstelle. Vermutlich ist sie ja dann auch da, nur dass ich das kurz anordnen kann. Okay, gut. Also ich werde dann berichten von dieser Jahreshauptversammlung hier des Landesverbandes. Ansonsten kommen wir mit unserem Orangebuch voran. Und ich finde es natürlich klasse, dass die Sozialpolitik sich da jetzt auch entschlossen hat, Ähnliches zu machen. Ich denke, wir können da auch noch ein paar gute technische Hinweise dann geben. Orangebuch auch. Adam, wieder die Frage an dich. Ich hatte dir 2 Kapitel gemailt. Sind die angekommen? Jo, die sind angekommen. Ich bin nur nicht drüber gegangen, aber angekommen sind sie. Okay. Wäre schön, wenn du es bald schaffen würdest. Nur das eine ist neu. Gut, aber kein Zwiegespräch. Ja, und ansonsten nächste AG-Sitzung nächsten Dienstag. Ich habe es eingetragen. Fragen? Ja, frag ihn doch. Keine Fragen mehr zu geben. Dann gehen wir weiter zu Bildung, Forschung, Wissenschaft. Ja, wie gesagt, das Übliche ist immer noch Tagesgeschäft. Es läuft die Vorbereitung für diese Themenwoche auf Bundesebene. Ich bin gestern angefragt worden, ob ich mithelfen will beim Landeswahlprogramm Schleswig-Holstein für den Bereich Bildung, was ich natürlich gerne mache. BPT-Vorbereitung läuft. Ich werde die nächsten Tage auf eine Versammlung gehen von einem Verein Bildung und Wissenschaft. Da bin ich Mitglied, das ist die Jahreshauptversammlung. Ansonsten läuft die externe Vernetzung, das Übliche und das Tagesgeschäft. Ich hätte eine kurze Frage an Michael. Ja, klar. Und zwar, letzten Sonntag gab es im Deutschlandfunk das Interview der Woche mit dem Professor Hippler, Vorsitzender der Rektorenkonferenz. Kann man sich im Podcast anhören. Fand ich sehr spannend, weil er, glaube ich, sehr vernünftige Ansätze zum Bildungssystem hatte, auch zur Rolle der Universitäten. Nur als Hinweis, falls du Gelegenheit hast, dir das nochmal anzuhören, falls du es nicht schon gehört hast. Nee, hab ich leider verpasst. Schick mir einfach mal den Link per Mail oder. Schwierig, aber Deutschlandfunk hat einen Podcast mit einem Kalender. Da kann man sich den Sonntag raussuchen und dann, ich glaube, 11.30 Uhr war das. Alles klar, danke dir. Michael, ich schmeiß hier mal kurz dazwischen. Unten im Chat steht der Name von Sibylle, die heißt Maura Wohlatz. Klasse, das kann ich mir nicht merken. Ja, ich auch nicht eben. Gut, dann können wir, glaube ich, weitergehen zu Außen- und Sicherheitspolitik. Alex, ich. Ja, du siehst mich. Genau, also wir sind recht aktiv und analysieren die Weltlage. Zurzeit schauen wir uns gerade Syrien, Libyen und den ganzen, ja, die ganzen Krisenherde an. Was gerade ziemlich interessant ist, ist, dass der IS fast seinen Zugang in die Türkei verloren hat. Also es sind gerade noch 10 Kilometer irgendwie ein kleiner Streifen, der sozusagen die Hauptstadt Raqqa mit der Türkei verbindet. Und das ist schon ziemlich interessant. Des Weiteren bin ich auch noch in der SEKON-Vorbereitung für nächstes Jahr. Wir haben jetzt die Themen soweit abgeklopft. Wir hatten auch Sitzung am Sonntag jetzt. Und jetzt langsam kommt es ins Rollen. Ja? Wir werden jetzt demnächst auch schauen, dass wir die Referenten herankarren. Und ja, im Grunde genommen geht es in die richtige Richtung. Was haben wir noch? Wir werden uns demnächst natürlich auch mit unserem kleinen Referendum in Großbritannien und schauen uns auch die Implikationen an, die das dann haben wird. Dann gab es von mir Anfragen zu dem direkten Vertragswerk EU-Türkei zu den Flüchtlingen. Da wird eventuell noch was von uns herauskommen zu dem Thema. Genau, also das sind so die Sachen. Zudem habe ich mich auch noch vernetzt, zum Beispiel mit der Europa-Union und habe so ein paar Gespräche in der Hinsicht geführt, so über Piraten und sonst was. Und genau, also Vernetzung läuft. Ja, das sind so sozusagen die Themen, an denen wir gerade hängen. Fragen? Gut, dann könnt ihr ja weitermachen. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann ist das so. Dann frage ich mal so rum, habe ich jemanden noch übersehen, der noch nicht dran war? Jein. Ich weiß nicht, ob ihr noch auf mich wartet oder ob schon jemand für mich da war. Angekündigt warst du ja. Also die Moni hat bereits was erzählt, aber ich denke, du kannst, wenn du noch was ergänzen möchtest, gerne nochmal reden. Ich muss gerade mal gucken, ob das von NRW, also zu NRW steht kurz was drin bereits im Pad. Du kannst mal kurz draufschauen und dann schauen, ob du noch was im Kopf hast, was fehlt. Ja, und wenn du zum Freiheitsserver was weißt, dann erzähl ruhig. Ja, ich guck mal gerade ins Pad. Vielleicht kann ich mich in der Zwischenzeit hier zum Themenbeauftragten aufschwingen, weil ich habe nämlich einen Auftrag von der Fraktion. Wir haben heute über eine Stunde über das Thema Bundespräsident gesprochen und eigentlich, wie gesagt, wollte der Grampi hier sein und ich würde den Nixus auch bitten, mal dazu zu kommen, weil eigentlich wollten wir euch eben den Stand der Dinge erzählen, wenn euch das interessiert. Und euch so ein bisschen als Aufgabe mitbringen, darüber nachzudenken, weil wir haben so eine Strategie entwickelt, die wir halt oder die der Michel, unser Fraktionsvorsitzender, auch mit dem SEKOR besprochen hat. Wir wollten euch da gerne mitnehmen und ich würde euch das gerne eben vorstellen, was unser Plan ist, wenn das hier jetzt an dieser Stelle richtig ist. Hoch erwünscht. Ja, von mir auch. Ja, du warst dabei. Es wird ja seit einigen Tagen, Wochen diskutiert, wie verhalten wir uns zu der Bundespräsidentenwahl. Bekannt ist ja, dass es möglicherweise auf unsere Stimmen ankommt, wenn es eine Rot-Rot-Grün-Bündnis geben sollte. Und einige aus unserer Fraktion haben ein Papier erarbeitet, wo zunächst einmal drin steht, welche Anforderungen wir an einen Bundespräsidenten stellen würden. Ist klar, halt offen, frei, für digitale Dinge aufgeschlossen. Da haben wir so ein paar Kriterien zusammengeschrieben. Und der Plan ist im Moment halt nicht mit einem Namen zu kommen, sondern erstmal zu sagen, wir sind für Gespräche offen und sagen aber, wir würden nur zustimmen, wenn ein Bundespräsident diese Kriterien erfüllt. Ziel der ganzen Aktion ist, uns überhaupt erstmal bemerkbar zu machen in der Presse mit dem Thema, so zu zeigen, es gibt uns noch. Nixus, bist du dabei? Kannst du mir mal einmal helfen? Ich glaube, der ist nicht da, oder? Ich hätte ihn nämlich sonst gebeten, weil ich habe hier jetzt gerade die Mails nicht auf, das mal vielleicht hier irgendwie reinzuposten. Wie dieser Text aussieht, dann würde ich euch das gerne mitgeben. Sonst würde ich das gleich ins Pad nachtragen. Und unser Plan war eigentlich, das, was wir jetzt da ausgearbeitet haben, an euch weiterzugeben und auch mit dem Bundesvorstand nochmal zu besprechen, sodass wir dann wirklich innerhalb von einer Woche sagen können, das finden alle okay. Und wir gehen jetzt so vor. Bekannt ist, dass letztendlich die Fraktionen hergehen und sagen, wer geht zu der Bundesversammlung, aber wir fänden es halt gut, wenn wir eine gemeinsame Strategie mit allen Ländern und mit dem Bundesvorstand hätten. Deshalb spreche ich das hier an dieser Stelle an. Kurze Frage vielleicht dazu. Ja, gerne. Gab es denn schon, also ihr seid ja im Landtag in Nordrhein-Westfalen, gab es denn da andere Fraktionen, insbesondere die Rot-Rot, naja, die zweite Rot ist ja glaube ich bei euch nicht vertreten, aber zumindest mal SPD und Grüne, die auf euch zugekommen sind und irgendwie schon mal sowas angedeutet haben, vielleicht auch instruiert durch die Bundesparteien jeweils, guckt mal, ob ihr da irgendwas organisieren könnt oder ist das alleine von eurer Initiative ausgegangen? Also das ist jetzt nur von uns ausgegangen. Wir haben also auch viel darüber geredet, was die Strategie der anderen ist. Und ich glaube, die Strategie oder wir glauben, die Strategie der anderen ist es natürlich im Moment, uns aus dem Spielchen auch erstmal komplett rauszulassen. Das zeigt sich ja auch in der Presse, wo zum Teil geschrieben wird, Rot, Rot, Grün könne das allein entscheiden. Es geht im Moment tatsächlich darum, zum einen zu vermitteln, nee, können sie halt nicht, sondern sie brauchen uns. Und B, bestimmte Anforderungen stellen wir an einen Bundespräsidenten. Wer die Diskussion verfolgt hat, hat ja jetzt auch mitgekriegt, sie versuchen das Thema so ein bisschen wieder runterzukochen, weil CDU, SPD sagen, ja, ja, wir suchen nach einem gemeinsamen Kandidaten und wir suchen im Moment eigentlich nur einen Weg, uns überhaupt erstmal wieder ins Gespräch zu bringen an dieser Stelle. Aber zugekommen ist auf uns dann noch niemand. Habt ihr schon mal als Abgeordnete mit den anderen Landtagsabgeordneten der Piraten, also im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Berlin, gesprochen und diese Pläne schon mal kommuniziert? Weil das wären ja dann die, auf die es ankommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wir haben heute versucht, nochmal zu telefonieren auch. Wir haben im Saarland eine Rückmeldung bekommen. Das ist für sie unrelevant, weil sie halt aufgrund der Größe der Fraktion überhaupt nicht an diesem Spiel teilnehmen. Wir haben in Berlin versucht anzurufen, aber sind nur bei irgendjemandem im Vorzimmer gelandet und haben keinen erwischt. Und auch in Schleswig-Holstein, wenn ich das richtig sehe, haben die im Moment Plenarsitzung. Das heißt, ziemlich viel andere Dinge um die Ohren, aber da sind wir dran. Also das haben wir heute versucht, das werden wir natürlich jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall mit denen absprechen. Drei Abgeordneten hat man keinen, den man in die Versammlung schicken darf. Genau. Okay, dankeschön. Also ich würde gleich gucken, wenn ihr mir auch nochmal den Pad-Link hier rein gebt, dann gucke ich gleich und dann gebe ich euch den Text unseres Schreibens, halt das, wo unsere Grundsätze stehen, den würde ich dann ins Pad nochmal geben und dann könntet ihr euch das überlegen und anschauen, vielleicht auch in eurem Landesverband darüber sprechen und wir würden gerne nächste Woche dann irgendwie einen Beschluss haben, weil wir können das jetzt auch nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, denn wir müssen ja jetzt irgendwie mal rausgehen und sagen, so, und das ist halt unsere Stellungnahme, weil wenn man auf Twitter oder Facebook schaut, da gibt es ja auch von unserer Seite sehr seltsame Ideen und ich fände es gut, wenn wir es schaffen würden, innerhalb jetzt von 1 bis 2 Wochen tatsächlich auch zu sagen, das ist unser Standpunkt und dann sprechen wir halt auch möglicherweise mit einer Sprache, das würde uns, glaube ich, nutzen. Jo, das wäre schön. Pappst du das, was es so an nachlesbarer Information gibt, einfach ins Pad unter Input der Themenbeauftragten der Zeile 244? Ja, genau, das will ich dann gleich eben tun. Wie gesagt, dieses Schreiben da eben reintun und ich kann halt auch noch ein paar Infos dazu schreiben, dass wir halt mit den anderen Fraktionen und auch mit dem Bundesvorstand, wie du weißt, da im Gespräch sind, dass wir eine gemeinsame Linie finden, weil ich glaube, das macht halt auch nur Sinn, wenn wir da alle einen Weg gehen und nicht jeder irgendwie was anderes favorisiert. Ich hatte eine Wortmeldung. Ich auch. Ich hatte sie schon gesehen, deswegen wollte ich auch eigentlich den Asmus gerade unterbrechen. Dann jetzt erst Alexander, dann Michael. Okay, danke. Also grundsätzlich finde ich das gut. Hab auch vorher schon gesagt, wir sollten das Thema Präsidentenwahl auf jeden Fall besetzen, auch von uns Piraten, auch um Öffentlichkeit herzustellen. Allerdings, wenn ich das sehe, die Anforderungen, die ihr stellt, offen, frei für digitale Themen, aufgeschlossen etc., das sind für mich eigentlich eher so Sachen, die auf die Richtlinienkompetenz hinweisen, weil die ja nicht der Bundespräsident, sondern der Bundeskanzler. Das heißt, wir sollten uns, wenn dann, überlegen, welche Anforderungen wir an den Bundespräsidenten stellen, die zwar auch dazu gehören, aber in erster Linie ist es Aufgabe des Bundespräsidenten, uns nach außen zu vertreten und eben Gesetze zu unterzeichnen. Vielleicht sollten wir da den Schwerpunkt anders legen, was die beschreibenden Adjektive betrifft. Können wir das folgendermaßen machen? Ich habe den Text jetzt auch nicht im Kopf. Ich suche den raus und ihr schaut euch das bitte in Ruhe an und dann reden wir möglicherweise nächste Woche über Änderungen. Das scheint irgendwie sinnvoll. Okay, bin dafür. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder da wärst. Das finde ich ein interessantes Thema. Ich werde es versuchen. Das freut mich. Gut. Gibt es da noch Themenbeauftragte oder andersrum? Ich hatte eigentlich noch an Paki die Frage, ob er noch was nacherzählen wollte. Geoffrey? Ja? Ich hatte noch eine kurze Frage zu dem Thema an Muni. Oh, ja, richtig, Mensch, entschuldige. Ja, dann Michael bitte noch. Ja, ganz kurz, den Text kenne ich ja noch nicht. Trotzdem die kurze Frage, wir sind ja auch eine Partei der Nachhaltigkeit. Spielt Nachhaltigkeit in eurem Anforderungsprofil auch eine Rolle? Ja, ich meine, das stand da sogar drin. Ja, ist richtig. Dann freue ich mich auf den Text. Ich sage an dieser Stelle auch nochmal, wir haben da sehr lange und auch sehr, sehr kontrovers drüber diskutiert. Also es ging halt auch um die Frage, benennen wir eine Person oder gehen wir jetzt schon los und sagen, wir möchten den Bundespräsidenten aber lieber direkt gewählt haben. Das sind ja alles so Punkte, die in der Partei auch in der Diskussion stehen. Haben uns dann aber entschieden, im Moment erstmal nur zu sagen, hey, wir spielen eine Rolle und das ist das, was wir möchten. So müsste der Bundespräsident aussehen. Das ist aber völlig unabhängig davon, ob wir möglicherweise dann im Herbst oder Winter sagen, der Typ könnte es für uns sein oder wir wollen, dass es direkt gewählt wird. Nur diese Diskussion jetzt aufzumachen, halten wir oder halten der Großteil für falsch. Also auch wenn jetzt hier einige sind und sagen, hey, wir könnten doch aber jetzt sagen, wir möchten den direkt vom Volk wählen. Das ist damit nicht ausgeschlossen. Das kann man dann, sage ich mal, im Nachgang immer noch überlegen. Im Moment geht es halt nur, so eine erste Duftmarke zu setzen. Und da haben wir uns halt darauf geeinigt, diese Themen jetzt nicht in die Diskussion zu bringen, sondern dann, wenn die Sache etwas konkreter wird. Gut, alles klar. Dann jetzt nochmal dir auch ein Packen. Gibt es noch was von deiner Seite? Nee, ich konnte jetzt so nichts erkennen. Wir haben, ich meine, ich kann zu der Sperrklausel halt noch erzählen, dass wir diesmal versucht haben, das auch an die Kreise runterzubrechen und das gelingt uns zunehmend besser, dass halt einzelne Pressemitteilungen auf Landesebene dann in den Kreisen auch nochmal kopiert werden, mit dem Zitatgeber nochmal ein bisschen abgeändert werden und dann in den lokalen Blättchen auch gedruckt werden. Hier auch als Tipp für die Leute in den Landesverbänden, schaut, dass ihr Ansprechpartner in den Kreisen habt, denen die Pressemitteilung nochmal wirklich unter die Nase reibt und sagt, wie wichtig das ist, da auch Positionen in die kommunalen Ebenen reinzubrechen, weil man da immer nochmal zusätzlich Reichweite generieren kann. Also da war ich diesmal recht zufrieden. Das funktioniert zwar nicht flächendeckend, weil wir auch nicht in flächendeckend vertreten sind, aber in den großen Kommunen und in denen, wo wir aktiv sind, hat das geklappt. Alles klar, darfst du noch mal fragen? Scheinbar nicht. Gibt es jetzt noch jemanden, den ich übersehen habe oder jemanden, der einen Nachtrag thematischerweise noch irgendwie zum Bundespräsidentenpunkt hat oder sonst was? Frage an Anwesende. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Das ist nämlich auch sowas, was mir so aufgegangen ist während des Besuchs bei der Fraktion. Ich würde eigentlich ganz gerne in unserem Protokoll einfach einen Punkt mit einfügen, Berichte aus den Fraktionen, wo jetzt nicht unbedingt was rein muss, aber wenn die da sind, dann wissen wir, wo wir es hinschreiben sollen und vielleicht fühlen Sie sich dann auch etwas eingeladener und willkommener bei uns, wenn Sie sehen, okay, da ist ein bisschen Platz für Sie da und reserviert und ein bisschen was von unserer Zeit. Das fände ich schön. Gut, werde ich mit reinpacken. Sonst noch jemand? Ich wollte noch kurz was anmerken. Und zwar gibt es einen neuen Artikel über die Piraten in Island. Die sind ja letzten Wochen ein bisschen wieder runtergegangen in den Umfragenwerten und haben sich jetzt aber wieder gefangen. Also die sind jetzt wieder stärkste Partei mit, lass mich nicht lügen, 29,9% im Vergleich zu den zu der Independence Party, die jetzt bei 22,7 ist. Wolltest du noch was zu den Freiheitsservern sagen? Nee, da gibt es im Moment keinen neuen Stand. Ich müsste mich nochmal mit dem Team connecten, um mal eine Bestandsaufnahme zu machen, weil ich mit den Technikern gerade nicht so in Kontakt bin. Würdest du das denn dann im Verlauf dieser Woche tun wollen können? Ich versuch's. Ich guck mal, ich werde irgendwie einen Mailverteiler, ich hau da einfach mal drauf, so hier, lass mal treffen und mal kurz Update machen. Oder ich lade die einfach in die nächste Polgolf-Runde ein, dass sie auch mal berichten. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Also ich habe in der Zwischenzeit Kontakt gehabt zu einem amerikanischen Hacker, der da gerne mitmachen würde und hatte dem auch ein paar E-Mail-Adressen gegeben. Es kann auch durchaus sein, dass die schon angefangen haben, das für die internationale Ebene vorzubereiten. Aber wie gesagt, gehört habe ich halt nichts mehr. Ich vermute auch mal, dass die alle diversen Gliederungen sonst irgendwo noch genug andere Sachen zu tun haben. Aber ich versuch's. Danke. Alles klar. Dann, wenn jetzt niemand mehr was hat, würde ich dann an der Stelle die Sitzung beenden. Es ist 21 Uhr. Und, was muss ich tun, lieber Geoffrey? Bitte? Was muss ich tun? Reinbrüllen oder einfach mich ein normaler Mensch verhalten? Ja gut, dann darf Bastian noch. Ach, verdammt, da war die Woppel über im Chat. Verdammt, ist zwischen den Links untergegangen. Ja, ihr habt dummerweise keinen Punkt Sonstiges. Dann könnte man sich darunter ordnen. Ich erlaube mir mal, heute das Wort zu ergreifen, weil es mir wirklich ziemlich weh tut, dass aus dem Landesverband Brandenburg seit Monaten keine Beiträge mehr kommen. Und dem Gerücht entgegenwirken, ja, wir leben noch. Also drei Sachen hatte ich schon in den Pet-Chat reingepackt, die vielleicht auch für euch von gewissem Interesse wären. Nämlich erstens, dass wir am 5. Juni den ersten Online-Parteitag der Piratenpartei Deutschland durchgeführt haben, in einem Kreisverband, klar. Ist aber für uns ein Pilot gewesen, um zu gucken, ob das tatsächlich funktioniert. Wer was wissen will, der kann das überall nachlesen oder auch mich fragen oder wo auch immer. Wir werden auch an einem Abend dazu ein bisschen im Mumble berichten. Dann haben wir am kommenden Wochenende eine Marina Kagel. Das ist sowas ähnliches wie die Marina Kassel. Nur rein zufällig fängt das mit K an. Aber es ist für Leute, die vielleicht in der Region Berlin-Brandenburg unterwegs sind, schon ganz interessant, was wir da tun. Auch da kann man bei uns einfach im Wiki nachgucken, ist relativ einfach zu finden. Dann haben wir am darauffolgenden Wochenende einen hochinteressanten Wahlparteitag in Potsdam. Da sind auch natürlich alle eingeladen, uns da zu unterstützen und auch zu kommen und zuzuhören. Nur, dass das nicht untergeht. Dankeschön. Gut, dann glaube ich, kann ich jetzt oder guten Gewissens die Sitzung beenden. Oder? Noch jemand was? Also eben hatte Alex noch eine Frage an den Bastian. Ich weiß nicht, ob er die immer noch hat und ob er noch zuhört. Also Alex aus Bremerhaven. Ich höre noch zu, aber die Frage hat sich erledigt, dadurch, dass im Chat im Pad ein Link gepostet wurde. Okay. Aber Dankeschön. Alex, wenn du was wissen willst, einfach mich direkt anschreiben. Weißt ja wo. Werde ich tun. Gut, dann schließe ich jetzt hiermit die Sitzung um 21.04 Uhr. Da ich, wie gesagt, aus irgendeinem Grund immer noch nicht schreiben kann, wäre ich euch dankbar, wenn ihr kurz das Enddatum noch kurz oben im Pad ergänzt, und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Danke dir, Geoffrey. Guten Abend. Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.